Franziska, wir sind auch sehr früh aufgestanden. Die Zeit wird uns lang werden. Wer kann in den verzweifelten großen Städten schlafen? Die Karossen, die Nachtwächter, die Trommel, die Katzen, die Korporat. Das hört nicht auf zu rasseln, zu schreien, zu wirbeln, zu mauen, zu fluchen. Gerade als ob die Nacht zu nichts weniger wäre als zur Ruhe. Eine Tasse Tee, gnädiges Fräulein? Der Tee schmeckt mir nicht. Ich will von unserer Schokolade machen lassen. Lass machen. Für dich. Für mich? Ich wollte ebenso gern für mich allein plaudern, als für mich allein trinken. Freilich wird uns die Zeit so lang werden. Wir werden vor Langeweile uns putzen müssen und das Kleid versuchen, in welchem wir den ersten Sturm geben wollen. Was redest du von Sturm? Da ich bloß herkomme, die Haltung der Kapitulation zu fordern. Und der Herr Offizier, den wir vertrieben und dem wir das Kompliment darüber machen lassen? Er muss auch nicht die feinste Lebensart haben. Sonst hätte er wohl um die Ehre können bitten lassen, uns seine Aufwartung machen zu dürfen. Es sind nicht alle Offiziere Telheims. Die Wahrheit zu sagen, ich ließ ihn das Kompliment bloß machen, um Gelegenheit zu haben, mich nach diesem bei ihm zu erkundigen. Franziska, mein Herz sagt es mir, dass meine Reise glücklich sein wird. Dass ich ihn finden werde. Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue doch ja seinem Herzen nicht zu viel. Das Herz redet uns gewaltig gern nach dem Maule. Wenn das Maul ebenso geneigt wäre, nach dem Herzen zu reden, so wäre die Mode längst aufgekommen, die Mäuler unterm Schlosse zu tragen. Mit deinen Mäulern unterm Schlosse. Die Mode wäre mir eben recht. Lieber die schönsten Zähne nicht gezeigt, als alle Augenblicke das Herz darüber springen lassen. Was? Bist du so zurückhaltend? Nein, gnädiges Fräulein, sondern ich wollte es gern mehr sein. Man spricht selten von der Tugend, die man hat. Aber desto öfter von der, die uns fehlt. Siehst du, Franziska, da hast du eine sehr gute Anmerkung gemacht. Und weißt du, warum ich eigentlich diese Anmerkung so gut finde? Sie hat viele Beziehungen auf meinen Tellheim. Was hätte bei Ihnen nicht auch Beziehungen auf ihn? Freund und Feind sagen, dass er der tapferste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn von Tapferkeit jemals reden hören? Er hat das rechtschaffenste Herz, aber Rechtschaffenheit und Edelmut sind Worte, die er nie auf die Zunge bringt. Von was für Tugenden spricht er denn? Er spricht von keiner, denn ihm fehlt keine. Das wollte ich nur hören. Warte, Franziska, ich besinne mich. Er spricht sehr oft von Ökonomie. Im Vertrauen, Franziska, ich glaube, der Mann ist ein Verschwender. Noch eins, gnädiges Fräulein. Ich habe ihn auch sehr oft der Treue und Beständigkeit gegen Sie erwähnen hören. Wie, wenn der Herr auch ein Flattergeist wäre? Meinst du das im Ernste, Franziska? Wie lange hat er Ihnen nun schon nicht geschrieben? Seit dem Frieden hat er mir nur ein einziges Mal geschrieben. Auch ein Seufzer wider den Frieden. Wunderbar. Der Friede sollte nur das Böse wieder gut machen, das der Krieg gestiftet. Und er zerrüttet auch das Gute, was dieser, sein Gegenpart, etwa noch veranlasst hat. Der Friede sollte so eigensinnig nicht sein. Und wie lange haben wir schon Friede? Die Zeit wird einem gewaltig lang, wenn es so wenig Neuigkeiten gibt. Es ist Friede, schrieb er mir. Und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber dass er mir dieses nur ein einziges Mal geschrieben hat. Dass er uns zwingt, dieser Erfüllung der Wünsche selbst entgegenzueilen. Finden wir ihn nur. Was soll er uns entgelten? Wenn indes der Mann doch Wünsche erfüllt hätte und wir erführen hier... Dass er tot wäre? Für Sie, gnädiges Fräulein, in den Armen einer anderen. Du Quälgeist! Warte, Franziska, er soll dir es gedenken. Doch, schwatze nur, sonst schlafen wir wieder ein. Es pocht jemand...